guten Abend, sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Sie heute Abend in der Schubert-Buchhandlung begrüßen zu dürfen. Ich begrüße hier eigentlich auch nur, damit Sie wissen, wer Ihre Gastgeberin ist. Ich gebe jetzt sofort das Wort ab an die Frau Illy von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, an die Frau Rosenstock. Wie gesagt, mein Gruß war wirklich nur der Gruß der Schubert-Buchhandlung, die heute Raum zur Verfügung stellt. Ja, vielen Dank, Frau Heitzmann, dass wir hier die Lesung heute Abend halten können. Es ist ein sehr angenehmes Ambiente, so empfinde ich es wahrscheinlich auch, anders als so ein kahler leerer Saal. Man kann sich nebenher noch Bücher angucken, das ist schön. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Lesung. Die Frau Michel, Frau Rosenstock-Michel, wird aus ihrem Buch lesen. Das Buch heißt Die Flucht nach vorne. Frau Michel ist in Königsberg und in Michulitschen aufgewachsen und darüber erzählt dieses Buch. Michel ist mein Name, aber Rosenstock ist mein Geburtsname. Und da diese Geschichte in diese Zeit passt, konnte ich den Namen Michel nicht nehmen, also habe ich den Namen Rosenstock genommen. Danke für die Erklärung. Also die Frau Michel liest jetzt zwei Teile aus ihrem Buch. Es beginnt mit der Zeit, als die Nazis, die Deutschen dann kamen in die Ukraine und das Land besetzten und die Judenverfolgung begann. Ich möchte mich auch bei der Gesellschaft bedanken und ich danke dem Buchhandel und ich danke Ihnen, die Sie mich hören wollen. Mein Buch ist die Biografie meiner ersten 17 Lebensjahre und endet 1946 im Januar. Ich habe den Ereignissen entsprechend das Buch in 6 Kapitel eingeteilt und ich werde aus dem Kapitel Die Nazis kommen 2x 13 Seiten lesen. Zum besseren Verständnis möchte ich nur noch sagen, das Wort Mikulitschen und das Wort die Straße wird immer wieder vorkommen. Mikulitschen ist der Ort, in dem ich damals zu Hause war und die Straße ist die Straße, wo unser Haus stand. Dankeschön. Die Nazis kommen. Es war ein herrlicher Sommertag. Vater und ich waren auf dem Weg zum Kiosk. Es waren Ferien und ich freute mich, beim Verkauf mithelfen zu dürfen. Plötzlich, aus heiterem Himmel, war ein ohrenbetäubender Lärm über uns. Ein tieffliegendes Flugzeug fegte schießend über uns hinweg. Vater schnappte meine Hand und wir rannten schutzsuchend so schnell wir konnten zu einer rechts von uns liegenden Wiese und krochen unter einen alten, breiten Baum, dessen Äste fast bis zum Boden reichten. Wir waren sehr erschrocken und hatten Angst. Der Flieger kam wieder und wieder knallten die Geschosse. Vater nahm mich in die Arme und schützte mich mit seinem ganzen Körper. Es sah so aus, als würde der Flieger uns verfolgen. Die Geschosse hatten mehrmals den Baum getroffen, wir aber blieben unverletzt. Als es ruhig war, der Flieger nicht mehr zurückkam, liefen wir zurück nach Hause. Uns fiel ein Stein vom Herzen, als wir meine Mutter und meine Schwester wohlbehalten vorfanden. Und beide waren glücklich, dass auch wir wieder heil zu Hause waren. Was war geschehen? Das fragten sich viele Menschen, die inzwischen auf der Straße zusammengelaufen waren. Anfänglich waren die Meinungen vielfältig, aber es dauerte nicht lange, bis jedem klar war, es ist Krieg und die Deutschen werden kommen. Irgendwie schien sich alles zu wiederholen und doch war es anders, hoffnungsloser. So wie die Russen vor 2 Jahren mit einem Mal da waren, so waren sie jetzt je verschwunden. Es war kein Russe mehr zu sehen. Wie damals traf sich wieder die ganze Straße in der Synagoge. Man redete über die Situation und betete. Es herrschte eine große Ungewissheit, eine unfassbare Bedrohung. Wie vor 2 Jahren wurde auch wieder in unserem Haus die neue Lage diskutiert. Die Nachbarn gaben sich die Klinke in die Hand und es gab nur ein Thema. Wie schlimm wird es werden? Sind sie vielleicht doch nicht so schrecklich, die Deutschen? Wer hat etwas aus Westpolen gehört? Dort herrschten die Deutschen seit 2 Jahren. Jeder hatte eine andere Meinung. Im Grunde genommen wusste niemand etwas Genaues. Ich hatte mich auf den Fußboden in eine Ecke des Zimmers gekauert und hörte dem Stimmengewirr zu. Ich ahnte, dass mit dem Lärm des Fliegers meine Kindheit zu Ende war. Ich ahnte, dass es in Zukunft auch auf mich sehr ankommen würde. Und mehr, als ich es mir damals vorstellen konnte, sollte es geschehen. Einen Tag nach dem Fliegerüberfall marschierten ungarische Soldaten in unsere Stadt ein und besetzten sie für ungefähr 2 Wochen. Anfang August übernahmen die Deutschen die Macht. Ihre erste, für uns auffällige Handlung war, sie gründeten ausschließlich mit ukrainischen jungen Männern eine Miliz. Die Männer wurden eingekleidet und je nach Rang auch bewaffnet. Die Deutschen, die anfänglich überhaupt nicht in Erscheinung traten, übergaben der ukrainischen Miliz die absolute Macht und diese benahmen sich wie die Vandalen. Sie drangen in jüdische und polnische Häuser oder Wohnungen ein und raubten alles, was ihnen gerade gefiel. Es wurden willkürlich Verhaftungen durchgeführt. Es gab keine Möglichkeit, sich gegen diese Horden zu wehren. Inzwischen sprach es sich herum, dass die Gestapo ihren Sitz in Tatarow hatte. Von Mikulitschen nach Tatarow sind es ungefähr 10 Kilometer. Von dort kam die Order an die Ukrainer, dafür zu sorgen, dass alle Juden eine weiße Armbinde tragen. Zunächst hat es mich gar nicht gestört. Als mich aber der erste Stein traf, den irgendjemand von hinten auf mich warf, legte ich die Binde ab. Denn mit dieser Binde war man freiwillig, man war völlig wehrlos. Bei uns zu Hause herrschte nur Trauer, Verzweiflung und große Nervosität. Vater sah keine Möglichkeit, dass sich die Lage verbesserte. Es gab überhaupt keine Perspektive. In diesen Tagen kam mein Cousin Leon aus Nadwurna in unser Haus. Mein Vater hatte einen Bruder, Moische, der in Nadwurna mit seiner Familie lebte. Es war eine große Familie. Es waren 5 Söhne und eine Tochter. Leon war circa 25 Jahre alt und was ich sofort sah, er war ein sehr schöner, schwarzhaariger junger Mann. Leon erzählte schlimme Geschichten aus seiner Stadt. Auch dort quälte die Gestapo, unterstützt von der ukrainischen Miliz, die Bevölkerung. Juden wurden geschlagen, erniedrigt, aus ihren Häusern vertrieben und zum Abtransport, niemand wusste wohin, auf größeren Plätzen gesammelt. Seine Familie sei auch dabei, erzählte er. Ihm sei es gelungen zu fliehen. Er wolle nun versuchen, nach Russland durchzukommen und fragte meinen Vater, ob er nicht mit ihm kommen wolle. Vater war in der Zwickmühle. Einerseits glaubte er, dass meine Mutter und wir Kinder nicht gefährdet seien. Andererseits konnte er sich wohl nicht von uns trennen. Leon blieb noch eine Nacht und im Morgengrauen machte er sich auf den Weg. Ich betete darum, die Flucht möge ihm gelingen. Der Glaube meines Vaters, wir drei seien nicht gefährdet, festigte sich und wurde immer mehr zum Thema. Mit der Zeit glaubte mein Vater sogar, er wäre eine Gefahr für uns und müsse deshalb aus unserer unmittelbaren Nähe verschwinden. Er beschloss, zu Freunden nach Dellatin zu gehen. Dellatin hatte den Vorteil, für uns erreichbar zu sein. Es war 20 Kilometer von Mikulitschen entfernt und außerdem war er dort nicht so bekannt wie zu Hause. So geschah es dann auch. Ich erinnerte mich daran, dass Vater einmal gesagt hatte, wenn er nicht da sei, trüge ich als Älteste die Verantwortung für die Familie. Ich war zwar auch erst 12 Jahre alt, aber ich fühlte mich stärker, als ich meine Mutter einschätzte, zumal sie immer noch nicht die Sprache beherrschte. Vater dachte wohl genauso, denn er begann mir zu erklären, wo die Freunde in Dellatin wohnten und auf der Landkarte zeigte er mir, wie der Weg zu finden sei. Ich sollte in Zukunft der Überbringer von Nachrichten, Wäsche und Lebensmitteln werden. Die Post funktionierte kaum noch, die wäre auch zu riskant gewesen. Es war nun alles beschlossen und nach einem tränenreichen Abschied waren wir drei alleine. Wir waren schon sehr traurig, fühlten uns auch verlassen. Mir wurde aber schnell bewusst, dass dies keine Zeit zum Trauern war. Traurig sein kam mir wie Resignation vor. Ich aber wollte kämpfen, damit wir überleben. Also übernahm ich ab sofort, wie mein Vater das geheißen hatte, die Führung dieser kleinen Familie und den Kampf gegen alles, was da kommen sollte. Anfänglich gab es manche Schwierigkeiten mit meiner Mutter, aber sie sah doch schnell ein, dass man mich planen lassen kann, zumal ich mich überhaupt nicht in die häuslichen Dinge mischte. Ich war für alles zuständig, was außerhalb des Hauses zu geschehen hatte. Dazu gehörte auch die Sorge um unsere Ernährung. Meine Mutter hatte kaum noch Näharbeit und bei den wenigen Aufträgen baten wir dann schon immer, die Arbeit mit Lebensmitteln zu vergüten. So bekamen wir manchmal ein bisschen Butter, Milch, ein paar Eier. Gemüse ernteten wir im eigenen Gemüsegarten. Aber das reichte alles nicht für eine Vorratswirtschaft. Und da es überhaupt keine Möglichkeit zum Einkaufen mehr gab, musste ich mir etwas einfallen lassen. Ich spitzte meine Ohren und versuchte herauszufinden, wie das die anderen wohl machten. Ich erfuhr, dass einige Nachbarn sich an bestimmten Tagen sammelten und gemeinsam in die Berge gingen, um dort Wäsche, Kleider, Hausrat, alles Mögliche bei den dort lebenden Bauern gegen Lebensmittel einzutauschen. Ich erfuhr den nächsten Termin und beschloss, mitzugehen. Meine Mutter musste sich überzeugen, dass sie sich von einigen Sachen trennen müsse, aber das war nicht schwierig. Wir packten einen Rucksack mit Töpfen, die von der Größe ineinander passten, denn sie durften nicht so viel Platz einnehmen. Auch Besteck und einige Bettlaken. Meine Mutter packte mir noch ein paar Butterbrote ein, füllte eine kleine Flasche mit Wasser und meinte: Kind, Kind, wie willst du das alles tragen? Das kannst du doch gar nicht schaffen. Nun, ich konnte. Das Treffen war früh morgens um 6. Ich war ein wenig erschrocken, als ich ungefähr 10 ausgewachsene Männer sah. Ich war das einzige Kind. Aber ich ließ mir nichts anmerken. Man fragte mich noch, ob ich das schaffe. Der Weg sei sehr weit und wir kämen erst abends zurück. Ich sagte nur, ja, ja, das schaffe ich schon. Die Männer warteten noch eine kurze Weile. Es kamen noch einige dazu und dann ging es los. Einer der Männer meinte, es wird immer im gleichen Schritt gegangen, nicht schneller, aber auch nicht langsamer, und setzte sich an die Spitze der Gruppe, um das Tempo anzugeben. Eigentlich war es nicht schnell, aber wenn die Männer mit ihren langen Beinen 2 Schritte machten, waren es für mich fast 3, und somit war es für mich doch ziemlich schnell. Der Weg wechselte ständig. Mal war er verhältnismäßig breit, dann wurde er wieder sehr schmal, er war mal weniger steil, dann wieder so sehr glitschig, dass ich mich an größeren Steinen und Wurzeln festhalten musste. Ich gab mir große Mühe, den Männern kein Hindernis zu sein, denn ich wollte doch noch oft mit ihnen gehen. Das Wetter war wunderschön, kaum eine Wolke am Himmel und als die Sonne am höchsten stand, erreichten wir eine Lichtung und vor uns lag ein kleines Dorf. Viele kleine Häuschen, alle waren umgeben von sicher eigener Landwirtschaft. Die Dächer waren mit Stroh gedeckt und reichten fast bis zur Erde. Um die Häuser herum schnatterten Gänse und Hühner. Weiter auf den Feldern sah man Kühe und Pferde. Jemand meinte, wir sind sicher über 1000 Meter hoch. Der Mann, der die Führung übernommen hatte, sagte, wir sind da. Jetzt geht jeder für sich alleine und gegen 16 Uhr treffen wir uns alle hier mit hoffentlich gut gefüllten Säcken und gehen gemeinsam nach Hause. Seid alle pünktlich. In alle Richtungen verteilten sich die Männer. Manche gingen zu zweit, zu dritt und auch alleine wie ich. Ich peilte ein Haus an und sagte mir, da gehst du jetzt rein. Auf mein Klopfen sagte jemand herein. Ich öffnete eine schwere Holztür und stand in einem großen, ziemlich dunklen Raum. Der Fußboden war aus festgepresstem Lehm, kein Holz. Ein großer Herd sagte mir, das ist sicher die Küche. Dann gab es noch einen großen Tisch, eine Bank, einen Schrank und mehrere Stühle. Die Wände waren wohl mal weiß gekalkt, jetzt waren sie ziemlich grau. Im Haus befanden sich eine junge, gütig aussehende, rundliche Frau, eine Großmutter, ein Großvater und drei Kinder. Ich heiße Ruth, komme aus dem Tal und möchte gerne einigen Hausrat gegen Lebensmittel eintauschen, sagte ich und stellte meinen Rucksack auf den Lehmboden. Na, zeig mal her, mach mal den Sack auf, meinte die junge Frau. Ich packte aus und legte alles auf den großen Tisch. Meine Sachen fanden Interesse. Die Familie diskutierte lebhaft miteinander, dann griff die junge Frau nach dem größten und dem kleinsten Topf, nach viermal Besteck und zwei Bettlaken und sagte, diese Sachen nehme ich, was willst du dafür? Ich brauche Butter, Mehl und Kartoffeln, war meine Antwort. Sie verließ den Raum und kam mit einem Korb zurück, in dem alles drin lag, was ich wollte. Ganz unten lagen die Kartoffeln, das Mehl war in einer Schüssel und ganz oben lag das Stück Butter. Ist recht so, fragte sie. Ich dachte an den Rückweg, an das Gewicht und dass ich noch einige Dinge zum Tausch hatte und entschied mich für das Leichteste. Wenn ich noch ein Stück Butter haben könnte, wäre ich sehr zufrieden, war meine Antwort. Sie grinste leicht, hatte wohl mit Falschen gerechnet, ging und kam mit der Butter zurück. Für das Mehl hatte mir meine Mutter ein Stopfsäckchen mitgegeben. Die Butter packte mir die Bäuerin dick in Zeitungspapier ein und die Kartoffeln kamen ganz unten in den Rucksack. Ich bedankte mich, die Bäuerin meinte, ich sei ein braves Mädchen und schenkte mir zum Abschied ein Stück Butterbrot. Mein erstes Geschäft war getätigt und ich war mächtig stolz auf mich. Jetzt peilte ich das nächste Haus an, denn ich hatte noch einen Kochtopf, viermal Besteck und zwei Bettlaken. Letztere trug ich jetzt über den Arm, ich musste sie vor den Kartoffeln schützen. Während ich noch überlegte, welches Haus ich wählen sollte, wo wohl die anderen noch nicht drin waren, winkte mir eine Frau zu, die an ihrem Gartenzaun stand. Sie interessierte sich für die Bettlaken, die ich über dem Arm trug. Und ich sagte, ich habe noch andere Sachen in meinem Rucksack. Darauf bat sie mich in ihr Haus. Diese Bewohner waren wohl wohlhabender als die ersten, denn der Fußboden bestand aus Holzdielen. Mit dem Eintritt ins Haus stand man auch in der Küche in einem hellen, großen Raum. Ich packte meinen Kochtopf und das Besteck aus und welche Freude, die Frau wollte alles. Ich bekam dafür wieder Mehl, mein Säckchen war jetzt voll, dazu ein großes Glas Honig, ein paar Eier, die sie erst in weiches Heu und dann in eine kleine Schachtel packte und ein großes Stück Butter. Sie war sehr nett zu mir. Sie bot mir noch einen Teller Kartoffelsuppe mit Wurst an und sagte, wenn ich wiederkomme, solle ich Bettwäsche und Tischwäsche mitbringen. Ihre Tochter werde heiraten und da brauche sie noch einige Sachen. Ich versprach, spätestens in 14 Tagen wiederzukommen und war glücklich, bereits einen Kunden zu haben, der mich erwartete. Zufrieden begab ich mich zur Sammelstelle. Ich hatte keine Uhr, aber es war noch zeitig, ich war die Erste. Ich legte mich in die Sonne und sammelte Kraft für den Heimweg. Nach und nach trudelten die anderen ein. Alle hatten sie volle Säcke, jeder war zufrieden. Pünktlich um 16 Uhr waren wir vollzählig und der Heimweg begann. Ich glaubte, mein Rucksack sei etwas schwerer geworden, aber die Freude über den Inhalt glich das wieder aus. Außerdem ging es ja bergab. Der Rückweg schien mir auch kürzer als der Hinweg zu sein. Als wir wieder am Sammelplatz waren und uns voneinander verabschiedeten, sagte der Anführer zu mir: Du warst großartig, du darfst wieder mit. Meine Mutter und meine Schwester hielten schon Ausschau nach mir. Als sie mich sahen, kamen sie mir entgegengelaufen. Sie küssten, sie umarmten mich, nahmen mir den Rucksack ab. Ohne Rucksack hatte ich das Gefühl, Flügel zu haben. So leicht kam ich mir vor. Zu Hause beim Auspacken flossen ein paar Freudentränen. Meine Mutter sagte immer wieder: Kind, Kind, wie hast du das bloß geschafft? Was täten wir ohne dich? Ich beruhigte beide und sagte nur: Nun, ich bin ja da. In dieser Nacht habe ich tief und fest geschlafen, aber am nächsten Morgen waren die Sorgen wieder da. Mein Vater war jetzt fast 2 Wochen weg und wir mussten doch auch ihn mit Wäsche und Lebensmitteln versorgen. Außerdem wollten wir wissen, wie es ihm geht. Wir hatten ja nichts mehr voneinander gehört. Wir drei beschlossen, dass ich in 2 Tagen zum Vater gehen sollte, mit frischer Wäsche, Brot, das Mutter inzwischen aus dem Mehl backen wollte, und Butter. Außerdem hatte Mutter für Näharbeiten ein großes Stück Fleisch bekommen, das wollte sie braten, die Hälfte sollte ich auch mitnehmen. Wieder wurde mein Rucksack gepackt und ich machte mich fertig für den Weg zu meinem Vater. Kurz vor Delatin hatte er gesagt: Der Ort heißt Sarecie. Dort wohnen die Freunde, zu denen er wollte. Den Weg hatte er mir beschrieben und ich hatte mir damals Notizen gemacht. Von Mikulicin nach Delatin waren es 20 Kilometer. Ich musste also mit 17 Kilometern rechnen. Lia wollte zu gerne mit. Ich möchte auch den Papa sehen, sagte sie unter Tränen. Aber ich konnte sie doch nicht mitnehmen, so gern ich's getan hätte. Auch für mich wäre es schöner gewesen, nicht alleine gehen zu müssen. Aber sie war doch erst 9 Jahre alt und der Weg doch ziemlich weit. Du bist ja strenger als der Papa und eigentlich bist du auch nur ein Kind und hast gar nichts zu bestimmen, meinte sie und zog beleidigt davon. Kurz vor 8 Uhr ging ich los. Der Rucksack war nicht schwer, dafür aber meine Gedanken. Was werde ich sagen, wenn mich jemand anhält, wenn er fragt, wohin ich gehe und zu wem? Was passiert, wenn er in meinen Rucksack sehen will, dort die Herrenwäsche findet und die Lebensmittel? Er wird doch denken, ich sei ein Spion. Das waren die Fantasien, die mich den ganzen Weg begleiteten und mich ziemlich quälten. Manchmal kamen mir die Tränen, dann hatte ich Sehnsucht nach der vergangenen Zeit, nach der Schule. Dann hatte ich das Gefühl, ein ganz armes Schwein zu sein. Doch bevor mir die Tränen den Blick verklärten, fiel mir meine ungeheure Wut wieder ein. Wut auf all die, die uns dieses Unglück gebracht haben, die uns entrechtet haben. Dann biss ich die Zähne zusammen und empfand nur noch Hass. Hass auf die Deutschen. Und mit Hass in der Seele ließ es sich leichter weitergehen als mit der Verzweiflung. In der Schule hatten wir gelernt, nach dem Sonnenstand die Zeit zu bestimmen. Es muss ungefähr 11 Uhr sein, somit sollte ich wohl bald da sein. Die Weisungsschilder mit Kilometerangaben führten mich jeweils weiter Richtung Delatin. Dann sah ich in der Ferne das Ortsschild Sarecie. Nun brauchte ich nur noch nach dem gelben Haus zu suchen. Du kannst es nicht verfehlen, es ist gleich am Ortseingang, es gibt nur ein gelbes Haus, hatte Vater gesagt. Und ich fand es auch schnell, das gelbe Haus, in dem die Freunde meines Vaters, sie hießen Brandt, wohnten. Mit klopfenden Herzen drückte ich auf die Klingel. Ein Mann öffnete die Tür. Ich heiße Ruth Rosenstock, ich suche meinen Vater, ist er bei Ihnen? Mein Gott, mein Kind hat mich gefunden, hörte ich meinen Vater rufen. Und schon stand er vor mir, nahm mir den Rucksack ab, hob mich hoch und drückte mich so fest, dass ich dachte, So, nun macht er auch noch Matsch aus mir. Irgendwann stellte er mich wieder auf den Boden und seine Fragen überschlugen sich. Noch nie hatte ich ihn so freudig aufgeregt gesehen. Wie geht es euch? Was macht Mutti? Wie geht es Lia? Sind alle gesund? Wovon lebt ihr? Habt ihr genug zu essen? Frau Brandt sagte, jetzt lass sie doch erst mal schnaufen. Und zu mir, setz dich, mein Kind, trink einen Tee und dann erzähl in aller Ruhe. Ich erzählte alles, was er wissen wollte. Als ich über meinen Ausflug mit den Männern zu den Bergbauern berichtete, sagte mein Vater nur, unglaublich, und bewegte den Kopf im Erstaunen von rechts nach links. Wir saßen in einem Raum, dessen Tür offen stand und mit zwei Stufen direkt in den Garten führte. Es war ein herrlicher Spätsommertag und passte gar nicht zu meiner traurigen Abschiedsstimmung. Ich bekam noch ein Mittagessen, dann wurde mein Rucksack geleert und mit schmutziger Wäsche gefüllt. In einer knappen Stunde musst du leider wieder gehen. Der Weg ist weit und bevor es dunkel ist, musst du zu Hause sein, sagte mein Vater. Das sah ich ein. Ich setzte mich auf die Treppe zum Garten und dachte, wie traurig es doch für uns alle ist, in Zukunft immer zwischen Wiedersehen und Abschied zu leben. Drinnen wurde auch über die ungewisse Zukunft der Juden geredet. Dann hörte ich Frau Brandt sagen, es wäre leichter, wenn man einen Sohn in dieser schweren Zeit hätte. Und mein Vater sagte, ich habe einen Sohn, da draußen sitzt er. Kein Sohn könnte tapferer sein als dieses Mädchen. Sie ersetzt mir mehrfach einen Sohn. Ich lief ins Zimmer und fiel meinem Vater um den Hals. Meine Augen füllten sich mit Tränen, diese verdammten Tränen, das hasste ich an mir, das musste ich mir abgewöhnen. Ich verabschiedete mich von allen und machte mich auf den Weg nach Hause. Niemand hielt mich unterwegs an. Um 19 Uhr war ich zu Hause. Wieder musste ich alles berichten, wieder wurde ich bestaunt und gelobt. Ständig war ich so etwas wie der Held des Tages. So kam der Tag der Katastrophe. Es war der 12. Dezember 1941. Wie immer stand Vater früh auf, Mutter machte ihm noch Brot, Lia und ich waren noch im Bett. Draußen war es sehr kalt und Vater hatte wohl schon oft gefroren in seiner nicht sehr warmen Jacke. Deshalb sagte er, haben wir nicht einen Gürtel, den ich umbinden kann, damit die Jacke mich fester umschließt? Vielleicht ist es dann etwas wärmer. Der einzige Gürtel, den wir hatten, gehörte mir und ich gab ihn ihm sofort. Er versuchte, den Gürtel umzubinden, aber der Gürtel war zu kurz. Voller Wut warf er den Gürtel auf unser Bett, fluchte und ging raus. Das war das letzte Mal, dass wir ihn sahen. Es war schon hell, als wir draußen Stimmen hörten. Ich eilte sofort zum Fenster und sah einige Leute auf der Straße. Ich ahnte Schlimmes und lief raus, um zu hören, was da geschehen ist. Mir kam eine Frau entgegengelaufen. Ich fragte, ob etwas passiert sei. Sie sagte, die holen alle Juden vom Sägewerk ab. Ich ging schnell zurück, erzählte, was ich gehört hatte und sagte, ich muss sofort zum Sägewerk meinen Vater, warnen. Ich dachte, es sei am unverdächtigsten, wenn es so aussieht, als wolle ich jemanden das Essen bringen. So machte mir Mutter schnell ein paar Brote und ich ging damit zum Sägewerk. Die Straßen waren leer, wie ausgestorben. Ich rannte so schnell ich konnte und hatte nach ungefähr 15 Minuten mein Ziel erreicht. Vor dem großen Tor bewegten sich mehrere mit Gewehren bewaffnete Ukrainer und ein Gestapo-Mann mit einem Revolver am Gürtel. Letzterer hatte schwarze Stiefel an und einen langen graugrünen Mantel mit braunen Manschetten an den Ärmeln. Wenn er sich bewegte, konnte man in gleicher Farbe eine Art Reithose sehen. Auf dem Kopf trug er in gleicher Farbe eine Schirmmütze. Das war der erste Gestapo-Mensch, den ich sah. sofern man diese Bestien Mensch nennen konnte. Es kam sofort ein Ukrainer auf mich zu und sagte, was willst du hier? Ich antwortete, mein Vater arbeitet hier und er hat das Essen vergessen, das will ich ihm bringen. Jetzt kam auch der Gestapo-Mann. Eigenartig, ich hatte keine Angst, ich spürte nur Wut und Hass. Er sagte zu dem Ukrainer, was sucht ihr hier? Der Ukrainer sprach ganz gut Deutsch. Er war wohl sein Dolmetscher, denn er übersetzte ziemlich genau. Der Deutsche sagte, jetzt nicht. Die kann später kommen, wenn wir mit den Juden hier fertig sind. Obwohl ich natürlich jedes Wort verstand, wartete ich, bis der Ukrainer es mir übersetzte. Dann lief ich unverrichteter Dinge zurück nach Hause. Mutter war verzweifelt, als sie hörte, was ich zu erzählen hatte. Was machen wir jetzt bloß? Fragte sie. Wir müssen in den Wald. Vielleicht durchsuchen sie auch die Häuser. Wir können hier nicht bleiben. Wir werden vom Wald aus beobachten, was weiter geschieht, sagte ich. Ich hatte das schon beschlossen auf dem Weg vom Sägewerk zurück nach Hause. Wir zogen alles an, was wir hatten, auch übereinander, denn obwohl die Sonne schien, es war wirklich eisig kalt. Wir nahmen noch einiges zum Essen mit und verließen das Häuschen. Weit brauchten wir nicht zu gehen, denn der Wald begann direkt hinter dem Haus. Wir stapften durch tiefen Schnee, erreichte uns fast bis zum Knie. Wir gingen so weit in den Wald hinein, dass man von der Straße uns nicht sehen konnte, wir aber die Straße noch gut beobachten konnten. Hinter einem dicken Baum machten wir Halt. Von hier aus konnten wir die Straße sehen und uns auch, wenn nötig, hinter dem Baum verstecken. Um nicht zu erfrieren, bewegten wir ständig unsere Füße und Arme. Es muss so gegen 11 Uhr gewesen sein, als wir die Kolonne auf der Straße sahen. Zu je 4 oder 5 Menschen in einer Reihe, bewacht von den Ukrainern, sicher war der Deutsche auch dabei, bewegte sich der Treck Richtung Ortsmitte. Ich meine, es waren mindestens 150 Personen. Sprachlos und machtlos schauten wir dem Geschehen zu. Lia begann zu weinen. Ich tröstete sie und sagte, selbst wenn die jetzt den Papa haben, er wird ihnen entfliehen, er wird davonkommen. Das war meine feste Überzeugung. Zurück zum Haus war es zu früh, zu gefährlich. So gingen wir ziellos weiter in den Wald, nur um in Bewegung zu bleiben. Keiner sprach. Jeder hing seinen Gedanken nach. Mir kam immer wieder alles unwirklich vor, wie in einem bösen Traum. Was hatten wir bloß in der letzten Zeit erlebt? Vor einem halben Jahr waren wir noch freie Menschen und heute wurden wir wie Verbrecher verfolgt und gejagt. Ich war fest entschlossen, ihnen mit meiner Familie zu entkommen und ich glaubte auch fest daran, dass Vater ihnen entwischen wird. Aber nicht nur überleben wollte ich. Ich wollte Rache. Ich wollte die Vergeltung. Und dieses Gefühl gab mir Mut und Kraft zum Durchhalten. Die Sonne näherte sich dem Horizont und wir wagten den Weg zurück in unsere Behausung. Mutter setzte sich auf einen Stuhl, zündete sich eine Zigarette an und sagte, und was jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Wir erkannten, dass wir hier nicht tatenlos verbleiben konnten, dass wir erkunden mussten, wohin die verschleppten Menschen gekommen sind und wollten damit gleich am nächsten Tag beginnen. Am Vormittag verließen wir unsere Unterkunft. Mutter nahm Lia mit. Sie wollte zu einer ihrer Kundinnen, von der sie sich versprach, etwas zu erfahren. Und für mich gab es nur einen Weg. Ich ging in unsere Straße. Ich wollte mit meinen Freundinnen und mit unseren Nachbarn sprechen. Dort angekommen, konnte ich kaum glauben, was ich sah. Die Türen der Häuser standen offen. Fremde Menschen gingen ein und aus. Die, die rauskamen, hatten die Arme voll mit Dingen, die ihnen nicht gehörten. Es wurde geplündert. Ich lehnte mich auf einen Ich lehnte mich an einem Zaun der anderen Straßenseite, sah dem üblen Treiben zu und wusste nicht, ob ich mehr traurig oder mehr wütend war. Wo waren die Bewohner? Wo waren alle meine Freundinnen? Plötzlich stand eine junge Frau neben mir, die auch dem Geschehen zusah. Ist doch schlimm, was hier geschieht. Und das sind alles Christen. Ich schäme mich so, sagte sie auf Polnisch zu mir. Ich fasste Vertrauen und fragte, was ist hier geschehen? Wissen Sie das? Ja, sagte sie. Vorgestern in aller Frühe, es war noch dunkel, hat die Gestapo, es waren 6 Mann, alle Juden abgeholt. Junge, alte Männer, Frauen, Kinder, alle. Die Ukrainer haben sie geführt. Sie haben ihnen jedes jüdische Haus gezeigt. Wohin hat man die Menschen gebracht, wollte ich wissen. Ins Gemeindegefängnis, war die Antwort. Nun wusste ich Bescheid. Ich ging noch zu unserem Haus. Es schien ein weiteres Stück Gemäuer abgebrochen zu sein. Und die Synagogenfenster waren alle restlos eingeschlagen. Alles war so unwirklich. Die plündernden Menschen, die laut und raffgierig waren und im Gegensatz dazu die verlassenen Häuser, deren Besitzer verschleppt und deren Fenster und Türen weit offen standen. Mit schweren Beinen und die Augen voller Tränen ging ich zurück nach Hause, dorthin, wo zurzeit unser Zuhause war. Mutter und Lia waren auch gerade gekommen. Was sie zu erzählen hatten, war genauso entsetzlich. Die Nazis hatten im ganzen Ort alle Juden verhaftet, deren sie habhafter werden konnten. Und immer wurden sie von den Ukrainern geführt. Wir waren absolut machtlos. Was sollten, was konnten wir tun? Wir fanden keine Antwort. Wir gingen nicht mehr in den Wald, um uns zu verstecken, denn die Nazis glaubten ja wohl, ihre Arbeit getan zu haben. Einen Tag blieb Mutter bei uns. Aber den Tag darauf, es war der 5. Tag, seit sie Vater verschleppt hatten, versuchte sie wieder etwas zum Nähen zu finden, denn unser Vorrat ging langsam zu Ende. Mutter kam sehr schnell wieder zurück. Sie war außer sich. Sie konnte kaum reden und was sie dann erzählte, war grauenhaft. Könnt ihr euch das vorstellen? Die sollen alle Menschen erschossen haben. Alle, alle. Nein, das konnte man sich nicht vorstellen. Das wollte ich auch nicht glauben. Doch, sagte Mutter, es gibt große Haufen mit Kleider und Schuhen von Kindern und Erwachsenen. Die Menschen mussten alles ausziehen, bevor sie erschossen wurden. Jeder kann dahin gehen und sich holen, was er möchte. Nachdem ich meine Sprache wiedergefunden habe, sagte ich, den Papa haben die nicht erschossen. Das hätte ich in meinem Herzen gespürt. Papa lebt. Wir können ja hingehen und Papas Kleider suchen. Ihr werdet sehen, sie werden nicht dabei sein. Mutter ging allein zu dem Kleiderberg. Sie hatte noch einen Termin bei einer Kundin, von der sie dann auch zu erfahren hoffte, wo sich dieser Kleiderberg befand. Am späten Nachmittag kam sie zurück. In ihren Armen trug sie einige Kleider. Sie schien völlig erschöpft und mutlos. Sie fiel auf einen Stuhl, fing zu weinen an und sagte, lasst mich eine Weile in Ruhe, ich kann bald nicht mehr. Wir setzten uns schweigend zu ihren Füßen auf den Boden, legten unsere Hände auf ihre Beine und waren zusammen ein Häufchen Elend. Neben uns auf dem Boden lagen die fremden Kleider der ermordeten Menschen. Nach einer Weile legte sie ihre Hände auf unsere Köpfe und mit einem tiefen Seufzer sagte sie, ach Kinder, Kinder, was wird uns noch alles geschehen? Jetzt traute ich mich wieder etwas zu sagen und meinte, das sind aber nicht Papas Kleider. Nein, sagte Mutter und fing an zu erzählen. Die Frau, bei der ich zum Nähen war, hat eine grauenhafte Geschichte erzählt. Sie hat sie von ihrem Schwager gehört, der bei der Gemeinde arbeitet und deshalb genau Bescheid wusste. Wie sie erzählte, haben die Verbrecher vor Tagesanbruch die jüdischen Menschen aus dem Gemeindegefängnis geholt. Draußen standen mehrere Lastwagen. Die Menschen mussten einsteigen und sich auf den Boden legen, nebeneinander, übereinander, wie Sardinen in der Büchse. Über all die Menschen wurde eine Plane gelegt. Zur Bewachung fuhren Ukrainer mit, die mit Knüppeln auf alles schlugen, was sich bewegte. Es sollte wohl niemand sehen, welch ungeheures Verbrechen hier geschah. Die Lastwagen fuhren etwa 5 bis 10 Kilometer aus der Stadt heraus. An einem Waldrand waren große Gruben, Massengräber ausgehoben. Die Menschen mussten aussteigen. Einige waren schon tot. Die wurden von den Ukrainern in die Grube geworfen. Die noch lebenden Menschen mussten sich alle nackt ausziehen. Einer der Gestapo-Mörder hielt ein Buch, in dem er die Menschen namentlich registrierte. Dann mussten sich Kinder, Großmutter, Großväter, Frauen und Männer nacheinander an den Rand der Grube knien und wurden von den 6 Gestapo-Bestien durch Knickschuss feige und bestialisch ermordet. Wir saßen lange schweigend da. Ich war und bin bis heute davon überzeugt, dass dieses unmenschliche, unglaublich feige Verbrechen an wehrlosen Menschen nur möglich war, weil es von den damaligen Deutschen geplant und ausgeführt wurde. Lia durchbrach unser Schweigen. Was sind das für Kleider? Wem gehören sie? Wem sie gehören, weiß ich nicht, sagte Mutter. Ich habe für jeden von uns einen Mantel mitgebracht. Wir haben doch nichts zum Anziehen gegen die Kälte. Und solange wir noch leben, müssen wir wenigstens nicht so frieren. Vom Papa habe ich nichts gefunden, aber das wäre auch ein Zufall gewesen. Denn es ist sicher unmöglich, aus diesem Berg von Kleidern ganz bestimmte herauszufinden. Es sind Kleider und Schuhe von Kindern und Erwachsenen. Außerdem haben schon viele in diesem Kleiderberg gewühlt und tun es immer noch. Ich habe einige Tage später von ukrainischen Augenzeugen, von Menschen, die die Handlanger der Mörder waren, dieses Grauen bestätigt bekommen. Alle fühlten ihr Gewissen beladen und meinten, nein, so haben wir das nicht gewollt. Wir wollten keine Toten. In diesen Tagen ging ich wieder mal in unsere Straße, deren Bewohner jetzt alle ermordet waren. Auch die Straße war tot. Niemand bewegte sich. Kein Mensch, kein Hund, keine Katze. Es lag eine lähmende und mahnende Stille über der Straße und den Häusern. Ich wollte meine einzige Freundin, die ich noch hatte, Nina Wojcik, besuchen. Ich glaubte fest, dass sie noch lebt, denn sie war Christin. Auch das Hochwasser konnte keinen Schaden auf den Bauernhof ihrer Eltern angerichtet haben, denn der lag hinter der Kaschitsa. Eigentlich hatte ich keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich glaube, ich wollte nur mal wieder mit einer Freundin gleichen Alters das Entsetzliche besprechen. Als ich durch das große Gartentor ging, betrat ich eine ganz andere Welt. Hier sah man nichts von Mord und Verbrechen. Hier war alles wie früher. Es kam mir vor, als lägen zwischen diesem Leben hier und dem unseren jetzt Welten. Es waren aber nur 6 Monate vergangen, seit wir genauso friedlich und mit der ganzen Familie gelebt hatten, wie das hier aussieht. Ich wurde zwar freundlich, aber auch etwas befangen von Nina und ihrer Mutter begrüßt. Was sollte man auch mit mir reden? Die übliche Frage bei der Begrüßung, wie geht es, passte nicht mehr zu mir. Also redete man belangloses Zeug über das Wetter, über den Brut. Ich hielt aber das aneinander Vorbeireden nicht aus und sagte zu Nina, alle unsere Freundinnen sind tot. Ihre Geschwister, ihre Eltern, ihre Großeltern, alle ermordet. Ihre Häuser sind ausgeraubt. Womöglich haben sie auch meinen Vater ermordet. Nach kurzem Schweigen sagte Ninas Mutter mit schriller, empörter Stimme, die sind doch selber schuld. Warum glauben sie nicht an Jesus Christus? Das war für mich wie ein Keulenschlag. Sie wollte wohl ihr Gewissen, falls sie eins hatte, beruhigen und machte nun die Ermordeten zu Schuldigen. Ich sagte noch Ade und verließ das Haus. Der Weg nach Hause führte mich über unsere Straße. Und ich traute fast meinen Augen nicht, als aus einem der Häuser ein Mann herauskam. Es war Herr Storch, der Schwiegersohn von der Familie Dresdner. Es war sein Haus, aus dem er kam. Ich ging auf ihn zu, glücklich, dass doch noch jemand lebte. Er muss das Gleiche empfunden haben, denn er nahm mich in den Arm, hob mich hoch, drückte mich fest und sagte, Kind, wo kommst denn du her? Ich erzählte ihm meine Geschichte und wollte natürlich wissen, wie er überlebt hatte. Was er mir erzählte, vervollständigte das, was ich schon über die Ermordung der Juden von Mikulicin wusste. Er erzählte, am 12. Dezember zwischen 3 und 4 Uhr morgens machte die Gestapo mit vielen uniformierten Ukrainer eine Razzia an unserer Straße. Sie brachen in jedes Haus ein, schreiend befahlen sie uns, uns anzuziehen, trieben uns aus den Häusern und als wir alle auf der Straße waren, mussten wir eine Kolonne bilden. So wurden wir, bewacht von den Ukrainern und den Gestapo-Männern, die das Gewehr über der Schulter trugen, mit Tritten traktiert ins Gefängnis getrieben. Dort presste man uns in Zellen. Die waren ebenerdig und sehr klein. Die Fenster waren vergittert. Wir setzten uns auf den Boden, die Kinder weinten und alle hatten wir große Angst. Gegen Mittag ging die Tür auf und neue Menschen wurden reingestoßen. Die kamen vom Sägewerk. Da war dein Vater dabei. Jetzt waren so viele Menschen in dem kleinen Raum, dass wir nicht mehr alle sitzen konnten. Wir standen dicht aneinander gedrängt. Sitzen durften nur die, denen es übel war, und die kleinen Kinder. Es gab keine Toilette. Für die Notdurft standen in einer Ecke drei Eimer. Es gab weder was zu essen noch zu trinken. Wir fühlten uns der Würde beraubt. Fremde Menschen, Polen, kamen ans offene Fenster und reichten uns durch die Gitterstäbe Wasser und Brot. Das hat zwar nicht gereicht, um den Hunger und Durst zu stillen, aber wir waren dankbar für jede Gabe. Wir bemühten uns, es gerecht zu verteilen. Wir gaben den Menschen draußen alles, was wir hatten, Uhren, Ringen, Ketten, und hofften, sie würden uns noch weiterhin helfen. Wir bildeten eine Art Suchaktion. Durch das offene Fenster riefen wir in die nächste Zelle die Namen derer, die wir suchten, Angehörige und Freunde. Wenn die gesuchten Personen sich nicht in der nächsten Zelle befanden, so wurde in gleicher Weise durch alle Zellen durchgerufen, bis man eine Antwort bekam. So suchte auch dein Vater nach deiner Mutter und nach euch Kindern. Als er glauben konnte, dass ihr nicht unter den Gefangenen seid, war er glücklich. Er meinte, es wird euch wohl auch nichts passieren, weil ihr eine deutsche Mutter habt. Am zweiten Tag kam ein Ukrainer in unsere Zelle, guckte sich unter uns um, als ob er was suchte, und dann befahl er mir, ihm zu folgen, rauszukommen. Während ich mich durch die Menschen drängte, sagte dein Vater noch schnell zu mir, wenn du jemand von meiner Familie draußen triffst, sag ihnen, mein einziger Trost sei, dass niemand von ihnen hier dabei ist. Dafür danke ich Gott. So bin ich rausgekommen und deshalb lebe ich noch. Meine Frau und meinen kleinen Jungen haben die Verbrecher ermordet. Mich werden sie wohl auch nur so lange leben lassen, wie ich ihnen nützlich bin. Ich arbeite für den Obermörder, den Gestapo-Chef. Ich fahre mit einem Pferdewagen durch die Gegend, begleitet von einem Ukrainer, und versuche, all das aufzutreiben, was mir befohlen wird. Möbel, Bilder, Porzellan, Teppiche und Schmuck. Ich hole es bei den Polen und komme mir selbst wie ein Verbrecher vor. Aber was soll ich machen? Ich sehe keine Möglichkeit zu fliehen. Die Front ist schon zu tief in Russland drin. Die Polen geben alle etwas. Sie haben genauso viel Angst davor, wir könnten sie verraten, wenn sie sich weigern. Sie bitten nur, ich solle es mir merken, wo ich schon gewesen bin. Und das tue ich natürlich. Heute ist es mir gelungen, in mein Haus zu gehen. Und da treffe ich dich, so ein Wunder. Ich glaubte nicht, dass noch irgendjemand von unseren Leuten lebt. Jetzt musst du aber schnell nach Hause, es wird bald dunkel. Grüß deine Mutter und Schwester von mir und versuch zu überleben. Gott schütze euch. Mit den gleichen Wünschen verabschiedete ich mich von Herrn Storch. Ob sie in Erfüllung gingen, weiß ich nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Zu Hause machte man sich schon Sorgen um mich. Ich erzählte, wen ich getroffen hatte und wie er rausgekommen war und was er machen musste. Ich erzählte nichts von den dramatischen Zuständen in den Zellen und auch nichts vom Vater. Von ihm erzählte ich erst ein Jahr später. Dankeschön.